dir. Auch wenn jeder sonst verschwindet, bleib ich hier mit dir. Eine Zukunft wird es für uns nicht geben. Jetzt vergess ich mal den Rest meines Lebens und bleib hier mit dir. Vergesse ich mal den Rest meines Lebens.